Kürze hier zu hören, neuer Tune von Camel Fat, Black Eyes. Und hier B. La Nuit e Vaio, auch auf der Compilation Music for Dreams Remixes drauf. Thank you. Camelfett war das. Und das ist einer meiner Lieblingstracks im Moment. Wobei, keiner der Tunes der heutigen Sendung muss eifersüchtig sein. Ich mag sie alle extrem. Diesen hier manchmal besonders, das sind die Producer Red Axes aus Tel Aviv und Uriah. Der Tune heißt Pastry Chef. Geht um ein Kekse-Rezept. Auf der ganz neuen Salted Malted EP ist das drauf. Red Axes, Turn It Up. Chocolate chips. Die Mixshow am Freitagabend an den Turntables für euch DJ Functionist. Zu hören Tom Essel mit Livewire, Alex Niggemann, Cloudy Quartz, Red Access. Auch hier vorbereitet Mystery Friend, Rock Your Body. Und coming up, The Wet Steppers, Dope Man, Tres Dement und In The Loop. Und mal sehen, was sich noch alles ausgeht bis 21 Uhr, bevor dann DJ Beware loslegt. Hier auf FM4.

Yes, jetzt geht's weiter mit DJ Beware. Und dann um 22 Uhr mit Labum Deluxe. Schöne Nacht und schönen Abend auf FM4. Bis bald. Ab September 2026 dürfen Schülerinnen unter 14 Jahren in der Schule kein Kopftuch mehr tragen. Schon jetzt beginnt eine Aufklärungsphase. Schülerinnen werden aufgefordert, das Tuch abzulegen. Mit dem Verbot will die Regierung Mädchen schützen. Aus meiner Sicht ist Kopftuch eine geschlechtsspezifische Ungleichbehandlung. Kritikerinnen sagen aber, das Verbot stigmatisiert und grenzt muslimische Mädchen aus. Das ist eben eine ganz falsche Message, was wir an Mädchen geben. Schutz vor Unterdrückung oder Ausgrenzung einer Minderheit. Darüber haben wir in FM4 auf Laut diskutiert. Die ganze Sendung findest du jetzt auf ORF Sound und überall, wo es Podcasts gibt. Mein Geschenk zum morgigen Valentinstag? Blumen, was Süßes und ein Skitag in Zauchensee. Live dabei in Ski Amadee. Orbis ist da. Voll mit Mut, Vision und Miteinander. Die europäische Plattform für Nachhaltigkeit. Social Media neu gedacht. Kostenlos, aber nicht wertlos. Orbis. Hier zählst du. Deine Ideen, dein Austausch. Werde ein Teil. Beweg was. Orbis mit YZ. App jetzt downloaden. Das war der Kripostat-Pinguin, der gerade gesagt hat, dass Kripostat C rasch bei Schnupfen, Reizhusten, Kopf- und Gliederschmerzen sowie Fieber hilft. Und jetzt hat er gesagt, Kripostat C stoppt die Erkältung. Rezeptfrei in Ihrer Apotheke. Über Wirkung und mögliche unerwünschte Wirkungen informieren Gebrauchsinformation Arzt oder Apotheker. Unlimited. Hey there, you're tuning to FM4 Unlimited, your Friday night mix show with your hosts DJ Functionist and DJ Beware. First tune of this hour is by Gordon Edge and it's called Universal Break. ao consciente, em mulher não põe a mão. Molecada tá ligada, sim é sim, não é não. O Tião avisou, então geral concordou. Bandido do ano passado vai sentar no corredor. E a cabana tem erva da boa, ninguém vende droga à toa. Ali a bateria boca até no pai. Fazer dinheiro os menor sabe, e o passo dos cria é um pra lá e dois pra cá. No ritmo dançante cê gira pro meio e desliza. Só não esquece a guitarrinha. I'm feeling. just around halftime of this hour of FM4 Unlimited on a Friday evening. In the mix right now, DJ Beware. This song right here by Red Axes. It's called The Electric. It's not going to be.

Last track of this hour of FM4 Unlimited on a Friday evening with your host DJ Functionist and DJ Beware. Last song of the hour. It's by Fran and Omega 3 and it's called Time. Unlimited. We'll be right back. Alas, Helau und Lei Lei. Frag die Science Busters live am Rosenmontag. In der närrischen Zeit ist fast jeder Spaß erlaubt. Wir beantworten deshalb Scherzfragen wie: Welches Geoengineering ist am technologieoffensten? Kann OpenClaw das Wetter besser machen? Sind Mini-AKWs noch groß genug, um bei der atomaren Aufrüstung mitzuhelfen? Und darf man im Fasching eigentlich noch als Overshoot gehen? Fragt die Science Busters live am Montag ab 13 Uhr. Schickt uns eure Fragen per Sprachnachricht an Radio FM4. FM4.